Yeah, she was lit, she was getting up. Yeah, she so thin, I be. They kept bring me so wobby. Ich komm auf deine Party. Stamm mir deine Kati, denn sie sieht dich stark bei Sachi. Mache Welle wie Tsunami, ich mache Welle wie Tsunami. Ich mach mal schnell Welle in Bugatti. Ich komm jetzt mit Chilo, als wäre ich ab die. Verkaufe das Hero direkt aus nem Taxi. Gib mir mal den Bombe. Scheiß auf dein Bacardi, bin ich Hacke, werd ich Asi. Mein Out haut dich um, Digga, Rappi. Rauch in den Jung, Digga, Stani. Jeder Joint Minimum 20. Mache jetzt Urlaub auf Bali. Ich weiß, wo ich hin bin, nein, brauche kein Navi. Zieh an euch allen vorbei, Kawasaki. Ja, Persch über Platz wie Gaddafi. Alles Safi. Wollten Beef, doch vergessen, wer ich bin. Also zuckte ich den Revolver. Drei Schüsse auf die Kniescheibe. Oder wen du willst, Roller, keine Angst vor niemandem. Nur vor Gott und vor Vater. Trotzdem bin ich schon seit klein auf mit der Gang unterwegs. Alle, alle. Seit 7 Jahren Tijada. Damals klein, heute groß, A2Z. Auf Befehl, statt Gespräch, so wie Jens dürft die Pussys. Lauf auf Mundi, straight durch die City. Chaya wollte kuschen, doch zu klein war ihre Titty. Weil der Morok heute scheint zählt. Bitten diese Noten, dass ich hab, hat's doch kein Problem. Ich mach weiter, es, vielleicht Gold auch Geld. UFO 36 als Mixtape 2. Fallen alle jetzt in Oma. Dieser Style, dieser Beat, dieser Flow. Ich schwör, was ne Mello.